Father in heaven, bless these words, we pray. Vater im Himmel, segne diese Worte. We ask you to speak to us this morning. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst heute früh. In Jesus' name. Und wir bitten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this morning I'd like to continue on the series on eternity. Heute früh möchte ich weitermachen mit dieser Serie über die Ewigkeit. The first message was being fit for eternity. Die erste Botschaft war die, einfach fit zu sein, also passend für die Ewigkeit. The second one was the Reformation generation. Die zweite Botschaft war die Generation der Reformation. And today I'd like to speak on being heavenly minded. Und heute möchte ich darüber sprechen, einfach himmlisch gesinnt zu sein. Now when we talk about eternity, wenn wir über die Ewigkeit sprechen, we're talking about something that is so far beyond anything we can comprehend. Dann sprechen wir über etwas, was so weit über das hinausgeht, was wir nur irgendwie begreifen oder verstehen können. If every grain of sand that is on planet Earth, wenn jedes Sandkörnchen, was sich hier auf der Erde befindet, represented a billion years, eine Milliarden Jahre repräsentieren würde, that would only be the first moment of eternity. Und das wäre dann nur der erste Moment der Ewigkeit. We cannot comprehend how long we're going to be there. Wir können das gar nicht begreifen, wie lange wir dort sein werden. It is eternity. Es ist die Ewigkeit. Now, I got this wonderful book. I saw it at Sonny and Robert Torres' house. They're here today. Can you stand up? Just so ich habe here. Dieses Buch gefunden beim Robert and Sonny. Und bei der Sonny zu Hause. And they had this book at their house and we went there for dinner. Sie hatten das Buch zu Hause und wir waren dort eingeladen zum Abendessen. Robert reads it every day as a devotional. Und der Robert, liest es jeden Tag als Andachtsbuch. And it's called Heaven. Und es nennt sich ganz einfach Himmel. It's by Randy Alcorn. Und es wurde geschrieben von Randy Alcorn. He's a very good author. Er ist ein sehr guter Autor. And he's read by many great preachers. Und er wird auch von sehr vielen großartigen Predigern gelesen und verwendet. He had read 150 or studied 150 books on heaven. Er selbst hat über 150 Bücher über den Himmel studiert before, und gelesen. Before he wrote this one. Bevor er dann sein Buch geschrieben hat. And his conclusion was that preachers don't speak about heaven very often. Und er kam zu dem Schluss, dass eigentlich Prediger vergleichsweise selten über den Himmel sprechen. And when books are written about heaven, und wenn da Bücher geschrieben werden über den Himmel, most of them are saying that, well, you can't understand, you can't even think about heaven because it's beyond anything you can imagine. Also das sagen die Leute, die das schreiben. Ja, man kann eigentlich gar nicht drüber nachdenken, weil das ist ja jenseits jeglicher Vorstellung. Wie kann man darüber schreiben? Yeah, for sure there's going to be things there beyond anything we could imagine. Und das ist sicher. Ja, da werden Dinge sein, die über all unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. But it doesn't mean that we can't start to imagine what's there. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch anfangen könnten, doch uns eine Vorstellung davon zu machen auf Grundlage der Schrift. We've all heard the phrase, this person is heavenly minded, but they're no earthly good. Und wir haben alle schon mal diese Aussage gehört. Naja, diese Person ist himmlisch gesinnt, aber auf der Erde taugt sie eigentlich nichts. And in many cases, it's true. Und oftmals ist diese Einstellung wahr. And I want to show you today how we can be heavenly minded and earthly effective. Aber ich möchte euch heute zeigen, wie wir himmlisch gesinnt sein können und doch unglaublich wirksam hier auf der Erde. I listened to a preacher last week on the internet. Ich habe letzte Woche einem Prediger zugehört im Internet. And he said that 95% of all the schools in the world. Und er sagte, dass 95% all der Schulen in der Welt were started by Christians. Von Christen begonnen wurden. Now this is including the Catholic and Protestant Church. Und das schließt auch die katholische und die evangelische Kirche ein. 95% of all the hospitals in the world were began by Christians. 95% all der Spitäler in der Welt wurden von Christen begründet. And he makes the statement here, the Christians who did the most for the present world, die Christen, die am meisten eigentlich für die gegenwärtige Welt gewirkt haben, were the ones who thought the most of the next. Das waren genau die, die am meisten an die nächste Welt gedacht haben. And when Christians stop thinking about the other world, und wenn die Christen aufhören, über die nächste Welt nachzudenken, they become ineffective in this one. Dann werden sie unwirksam in der diesigen. So he says, aim at heaven. So sagt er, zielt auf den Himmel. And you'll get the earth too. Und ihr bekommt die Erde auch. Aim at the earth. Aber wenn du nur auf die Erde zielst, and you'll get neither. Dann wirst du keines von beiden bekommen. And then he makes this one last statement. Und dann trifft er noch folgende Aussage. For today, we need a generation of heavenly-minded people. Wir brauchen eine Generation, die einfach himmlisch gesinnt ist. So let's turn to Colossians 3. Schlagen wir mal hin zum Kolosser 3. And let's see how we can be heavenly-minded and effective. Und schauen wir mal, wie wir himmlisch gesinnt sein können und auch effektiv. First of all, people who are heavenly-minded and ineffective. Zunächst einmal Menschen, die einfach nur himmlisch gesinnt sind, aber doch irdisch unwirksam sind. People who are focusing on heaven as a form of escape. Das sind Menschen, die sich einfach auf den Himmel konzentrieren als ein Fluchtort. It's a form of denial of their responsibility on earth. Es ist eine Ausflucht. Es ist eine Verleugnung ihrer Verantwortung hier auf der Erde. But we want to talk about being heavenly minded and being all the more responsible and effective on earth. Wir wollen darüber sprechen, dass wir himmlisch gesinnt sind, aber umso mehr dadurch auch hier auf der Erde wirksam und verantwortlich. Okay, Colossians chapter 3. Kolosser Kapitel 3. Since then you have been raised with Christ. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, set your hearts on the things above. So sucht, was droben ist. Where Christ is seated at the right hand of God. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Set your minds on the things above, not on earthly things. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Which translation do you have? Das ist die Elberfelder. Okay, and the Elberfelder is very accurate here because it actually says this. Die Elberfelder ist sehr exakt hier. Eigentlich heißt es Folgendes. My version says, set your hearts on the things above. Meine Version, also die New International Version, sagt, setzt eure Herzen auf das, was droben ist. But the Greek says, aber das Griechische sagt, to seek. Da heißt es vielmehr, dass ich danach suche. Continually seek that which is above. Ganz beständig und fortwährend such das, was droben ist. It doesn't have the word things there. It just says that. Da heißt es einfach nur das. Das spricht nicht von den Dingen, sondern einfach nur das, was droben ist. It's the same word seek in Luke 19:10, where the Lord came to seek and to save the lost. Es ist das gleiche Wort, was der Herr in Lukas 19 verwendet, wo er sagt, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So we are to pursue something. Wir sollen jetzt etwas suchen, nach etwas streben. All of our life. Und zwar unser ganzes Leben. In the same way that the Lord seeks the lost. In der gleichen Weise, wie der Herr die Verlorenen sucht. We are to seek that which is above. Wir sollen das suchen, was droben ist. But what is that? Aber was ist das? Well, we know where it is. Wir wissen, wo es ist. It's where Christ is seated. Das ist dort, wo der Christus thront. Where is Christ? Da, wo der Christus ist. Christ is at the right hand of the Father. Wo ist er? Zu Rechten des Vaters. Now, we'll come back to what that is in a moment. Und wir werden darauf zurückkommen in einem Moment. I want you to turn to Acts chapter 26. Schlagt einmal hin zur Apostelgeschichte 26. Because I think if we understand what that is, denn ich glaube, wenn wir verstehen, was mit diesem gemeint ist, what that thing is that we should seek all of our life, wenn wir verstehen, was genau dieses ist, was wir unser ganzes Leben lang suchen sollen, in every single thing that we do, in jeder Situation und in jedem, was wir tun, we will be effective in this life. Dann werden wir effektiv sein in diesem Leben. And then we will go down in history as the Christians who changed the world. Dann werden wir eingehen auch in die Geschichte als eben die Christen, die tatsächlich die Welt verändert haben. Now in Acts chapter 26, Paul, this is the third testimony of Paul and how the Lord appeared to him. In Apostelgeschichte 26 finden wir das dritte Zeugnis, was Paulus gibt davon, wie der Herr ihm erschienen ist. But this time he tells something that he didn't say in the other ones. Aber in diesem Mal erzählt er etwas, was er eigentlich vorher noch nicht gesagt hatte. Now Saul of Tarsus does not know Jesus. Denk dran, Saul von Tarsus, er kannte Jesus noch nicht. He doesn't have a clue. Er hat nicht die geringste Ahnung. He's persecuting Christians. Er verfolgt die Christen. As a dangerous sect. Als eine gefährliche Sekte. And suddenly he's on the road to Damascus. Plötzlich befindet er sich auf der Straße nach Damaskus. And a light comes down from heaven. Und ein Licht kommt herab vom Himmel. He falls to the ground. Er schlägt ihn nieder auf den Boden. And the voice says to him in Aramaic. Und die Stimme sagt zu ihm in Aramäisch. In verse 14. In Vers 14. Saul, Saul. Saulus, Saulus. Why do you persecute me? Warum verfolgst du mich? It is hard for you to kick against the goads. Es ist hart für dich, gegen die Stachel auszuschlagen. Then I asked him, "Who are you, Lord?" Ich aber sprach, wer bist du, Herr? I am Jesus, whom you are persecuting. Ich bin Jesus, den du verfolgst. The Lord replied. Der Herr antwortete dies. Now get up and stand on your feet. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. I have appeared for you. I have appeared to you. To appoint you as a servant. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener. Now imagine this. This is Saul of Tarsus. Zu machen. Stellt euch vor, das ist Saulus von Tarsus. A Pharisee. Ein Pharisäer. A religious leader. Ein religiöser Führer. Who is served by the people. Dem ja gedient wird von dem Volk. He is a leader. Er ist ein Führer. And the Lord appears to him, and the first thing he says, nun erscheint ihm der Herr, und das erste, was sagt, ist folgendes: I'm appointing you to be a servant. Ich habe dich ernannt zum Diener. And this is the lowliest of servants, the Greek word. Und hier ist im Griechischen der geringste der Knechte beschrieben. Saul, Saul. Saul. I'm appointing you. Stand up on your feet. Steh auf deine Füße. I've appeared to you to appoint you. Ich habe bin dir erschienen, um dich zu ernennen. And Paul's probably like, oh. Yeah. Paulus, first he's on the ground just going, oh. Er liegt am Boden. And the Lord says, get up and stand on your feet. Steh auf deine Füße. I've appeared to you to appoint you a servant. Ich bin dir erschienen, um dich zum Diener zu benennen. And a witness. Und als Zeugen. Of what you have seen of me and what I shall show you. Dessen, was du gesehen hast und was ich dir zeigen werde. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. Ich werde dich herausnehmen und retten aus deinem Volk und den Nationen. Now this is his commission. Das ist jetzt seine Sendung. I am sending you to them to open their eyes. Zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen. Turn them from darkness to light. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. From the power of Satan to God. Und von der Macht Satans zu Gott. So that they may receive forgiveness of sins. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. And a place among those who were sanctified by faith in me. Und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Two things he mentions here. Er erwähnt zwei Dinge hier. So that they receive their past sins forgiven. Ja, sie empfangen die Vergebung ihrer Sünden der Vergangenen. And a place in the future with God's people. Und sie empfangen aber auch einen Platz in der Zukunft unter Gottes Volk. These are two of the things we mentioned last week about the Reformation generation. Das sind genau die zwei Dinge oder zwei von den Dingen, die wir in dieser Reformationsgeneration erwähnt haben. My past is forgiven. Meine Vergangenheit ist vergeben. I've got a purpose for living. Ich habe einen Sinn für mein Leben. And I have a home in heaven. Und ich habe ein Zuhause im Himmel. And that's eternal. Und das ist ewig. What more could I possibly want in life? Was könnte ich mehr in meinem Leben wollen? And now look at verse 19. Schaut auf Vers 19. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. It's interesting that he didn't say, I was not disobedient to the voice of Jesus Christ. Er hat nicht gesagt, ich war der Stimme Jesu gehorsam. Could it be that in the heart or in mind of Paul? Kann das sein, dass im Herzen und auch in der Gesinnung des Paulus that to be heavenly minded was to be completely focused on Christ. Dass es für ihn dann bedeutet hat, himmlisch gesinnt zu sein, vollkommen ausgerichtet zu sein auf Christus. Not so much of heaven as a place where I'm going to live. Nicht so sehr auf den Himmel als einen Ort, wo ich einmal leben werde. Which is true. Was ja auch wahr ist. But the place where Jesus is. sondern der Ort, wo Jesus ist. And here's what I'm suggesting. Und das ist das, was ich dazu vorschlagen möchte. That to seek that which is above. Das zu suchen, was droben ist. That thing that is at the right hand of the Father. Das, was zu Rechten des Vaters ist. What is that thing? Was ist genau diese Sache? Sounds good. And I believe it's this. Ich glaube, dass genau dies ist. The glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. Bestowed upon a servant. Die auf einen Diener gelegt wurde. If you look at Colossians 3 verse 3. Schau mal Kolosser 3 Vers 3. It says that we will appear with him in glory. Da heißt es, wir werden mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. My life is hid with Christ. Mein Leben ist verborgen mit Christus. My life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Now, what is glory? Was ist das Herrlichkeit? In Matthew chapter 25, in verse 31, it says that when Christ comes back, he will come in his glory. In Matthäus 25, Vers 31 steht es, wenn Christus wiederkommt, dann wird er erscheinen in seiner Herrlichkeit. The angels with him. Und all die Engel werden bei ihm and sein. He will sit on his glorious throne. Und er wird auf seinem herrlichen Thron sitzen. What is glory? Und was ist das? Herrlichkeit. In 2. Corinthians chapter 12, im 2. Korinther, Kapitel 12, the Apostle Paul was taken to heaven. Da wurde der Apostel Paulus in den Himmel entrückt. He speaks of it as though it was another person. Er spricht davon, als wäre es einer anderen Person geschehen. But obviously it was him. Aber ganz offensichtlich erkennen and wir, dass he er says selbst that war. He heard things that were unspeakable. Und er spricht davon, es waren Dinge, die er gehört hat, sie sind unaussprechlich. So Paul, tell us, please, just Paulus, try to tell us what it was like. Sag uns doch einfach, wie war das? Sag uns schon, komm. Can't. Ich well, weiß nicht, ich kann nicht. Why? Warum nicht? There's no words. Es gibt keine Worte dafür. Well, was it fantastic? War es denn nicht fantastisch? At least. Das Mindeste. Was it like unbelievable? War es unglaublich? Of course. Ja, ja, natürlich. Well, describe it. Ja, beschreib's mir doch. Glory. Herrlichkeit. That's all I can say. Ist alles, was ich sagen kann. Paradise. Paradies. Glory. Herrlichkeit. I can't get any closer to it. That's it. Ich schaffe es nicht, da noch näher das zu beschreiben. Ich komme nicht ran. I mean, this word glory. Dieses Wort Herrlichkeit. Speaks of all of God's characteristics that are so indescribable. Es spricht davon, wer Gott ist, seinen Charakter. Es ist unbeschreibbar. His glorious throne. Sein herrlicher Thron. Can you see the throne? Kannst du ihn sehen? I can't see it. Ich kann es nicht. Doch, ich sehe es. Oh, what is it like? Wie schaut es aus? Glory. Herrlichkeit. I know that, but tell me what it's like. Ich weiß, aber sag mir, wie es ausschaut. Nothing comes to mind. Also mir kommt da nichts in den Sinn. Except ich weiß nicht. Glory. Also ich kann nur Herrlichkeit sagen. And when he comes in his glory. Und wenn er kommt, dann in seiner Herrlichkeit. And he sits in his glory. Und er thront in seiner Herrlichkeit. And this glory was bestowed upon a servant. Und diese Herrlichkeit, sie wurde auf einen Diener gelegt, einen Philippians Knecht. Chapter 2. Philipper Kapitel 2. He humbled himself as a servant. Er demütigte sich als Knecht. Became obedient unto death. Er wurde gehorsam bis zum Tode. Even the death of a cross. Selbst im Tod am Kreuz. And for this reason God has exalted him. Und aus diesem Grund hat Gott ihn erhoben. And at his name every knee will bow. Und vor seinem Namen wird jedes Knie beugen. And every tongue will confess. Und jede Zunge wird bekennen. That Jesus Christ is Lord. Dass Jesus Christus Herr ist. To the glory of the Father. Zur Herrlichkeit des Vaters. God wants to give us glory. Gott möchte uns Herrlichkeit geben. To his own glory. Zu seiner eigenen Herrlichkeit. In John chapter 15. Johannes Kapitel 15. Verse 8. Vers 8. When we bear fruit. Wenn wir Frucht bringen. It brings glory to God. Dann bringt das Herrlichkeit Gott. In Ephesians chapter 1. Epheser 1. I believe it's verse 6. Vers 6, glaube ich. To the glory of his grace. Zu der Herrlichkeit seiner Gnade. It magnifies everything about God. Es macht Gott groß in allem, was er ist. Everything that he wants to give us. Alles, was er uns geben möchte. Magnifies what he did through us. Er macht das groß, was er durch uns gewirkt hat. And when Jesus sat on that throne. Und als Jesus auf diesem Thron saß. And was crowned King of Kings and Lord of Lords. Und gekrönt wurde zum König der Könige und zum Herrn der Herren. To the glory of the Father. Dann geschah dies zur Herrlichkeit des Vaters. Because Jesus was in fellowship with his Father. Weil Jesus in Gemeinschaft war mit dem Vater. They were one and the same. Ein und derselbe. Two from the Trinity. Zwei der Dreieinigkeit. And the power of the Holy Spirit working on his life. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die in seinem Leben wirkte. Through his life. Durch sein Leben. This is the thing God wants us to seek. Das ist das, wovon Gott möchte, dass wir danach streben und suchen. This is the thing that we can get up every morning. Und so können wir jeden Morgen aufstehen. And we can seek. Und wir können danach suchen. The glory that God will bestow upon anyone who serves him. Wir können diese Herrlichkeit suchen, die Gott auf jeden Menschen legt, der ihm dient. A servant. Ein Diener. Do you realize when we pray to Jesus, we're praying to the servant of all servants? Erkennt ihr das, wenn wir zu Jesus beten, dass wir zu dem Diener, der Diener beten? If we could just go back 2000 years ago. Wenn wir nur zurückgehen könnten 2000 Jahre. And put ourselves in the eyes of the religious community. Und uns da selbst hineinversetzen können und Dinge aus den Augen der religiösen Gemeinschaft da betrachten können. How they saw him. Schauen könnten, wie sie ihn gesehen Isaiah haben. 53, Jesaja 55. He was despised and rejected. Er war verachtet und abgelehnt. A man of sorrows, acquainted with grief. Ein Mann der Leiden. Er war bekannt mit dem Leid. Who is this man? Wer ist dieser Mann? A nobody from Nazareth. Ein Niemand von Nazareth. Who does he think he is? Was denkt er, wer er ist? I hate this man. Ich hasse diesen Mann. If we could kill him, I'd be happy. Wenn wir ihn nur umbringen könnten, Let's das wird mich froh machen. Kill him in the name of God. Lass ihn töten im Namen Gottes. And we will do God a favor. Und wir werden damit Gott Gunst erweisen. And he was despised and rejected. Er war verachtet, er war abgelehnt. Then he was crucified. Gekreuzigt. He was disgraced before the community. Er war völlig in Schande gefallen vor der Gemeinschaft. But his life was hid in God. Aber sein Leben, das war doch verborgen in And Gott. This is the most comforting thing as servants of the Lord. Und das ist das, was den meisten Trost spendet, wenn wir Diener Gottes sind. Our life is hid with God. Unser Leben, es ist verborgen in Gott. Our life is hid with Christ in God. Unser Leben ist verborgen in Gott. Mit Christus verborgen in Gott. Because God has his eyes on servants. Weil ja Gott seine Augen auf dem Diener hat. He has called us to be servants. Er hat uns dazu berufen, Diener zu sein. And if the Pharisees who had condemned Christ, wenn die Pharisäer, die ja bereits Christus verdammt haben, only see the glory that he has now, wenn sie nur diese Herrlichkeit, die er jetzt besitzt, sehen könnten, they would understand something that we are trying to grasp. Dann würden sie etwas verstehen, was wir noch zu verstehen suchen. That the glory of God, dass die Herrlichkeit Gottes, was bestowed upon a servant, auf einen Diener gelegt wurde. And we will partake of this glory. Und wir werden teilhaben an eben dieser Herrlichkeit. To the degree that we endure with him. In dem Maße, wie wir mit ihm da ausharren und aushalten. As servants. Als Diener. 2 Timothy 2:12. 2. Timotheus 2:12. If we endure with him. Wenn wir mit ihm ausharren. We will reign with him. Werden wir auch mit ihm regieren. Romans 8:18. Römer 8:18. For the suffering of this present time. Das Leiden dieser gegenwärtigen Welt. And if we suffer, let us suffer as servants. Und wenn wir leiden, lasst uns als Diener leiden, als Let us be despised. Ja, lasst uns verachtet sein. Because we've taken the lower road. Weil wir diesen Weg der Erniedrigung gewählt haben. And let's identify with the Lord. Und lasst uns uns selbst identifizieren mit dem Herrn. But the sufferings of this present time, aber das Leiden dieser gegenwärtigen Zeit, cannot be compared to the glory that shall be revealed in us. Kann nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die geoffenbart werden wird in uns. In us. In uns. Glory. Herrlichkeit in uns. Axel, look at you. Axel, schau dich an. What do I look like? Was ist los mit mir? Oh, it's indescribable. Unbeschreibbar. It's glory. Herrlichkeit. That's what it is. It's just pure glory. Reine Herrlichkeit. Wow. Wahnsinn. And we will partake of this with him. Und wir werden daran teilhaben. Mit ihm, mit in 1 John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3. When he appears, we shall be like him. Wenn er erscheint, werden wir sein wie er. Yet we don't quite know what we're going to be like. Aber so recht verstehen wir noch nicht, wie wir dann sein werden. But we're going to be like him. Aber wir werden so sein wie er. Now in Matthew chapter 25, we have that story of the sheep and the goats. In Matthäus Kapitel 25, da finden wir diese Geschichte oder diese Beschreibung von der Scheidung der Schafe und der Ziegen. Yeah, the parable. And it says that the Lord comes back in his glory. Und da ist beschrieben, dass der Herr wiederkommt in seiner Herrlichkeit. All the angels. All die Engel sind and bei he sits on his glorious throne. Und er sitzt auf seinem herrlichen Thron. And he calls the nations before him. Und so ruft er die Nationen vor sich. And he separates them like a shepherd separates sheep from goats. Und er teilt sie und legt sie beiseite, praktisch so wie ein Schaf, ein Hirte seine Schafe wie ein Hirte seine Schafe trennt. Did I say separates? Yeah, I did, right? Okay, I thought I did. Anyway, the sheep go to the right side and the goats go to the left. Okay, so ist es. Die Schafe auf der einen Seite, zur rechten, und die Ziegen auf der linke. And he says to them, und er spricht sie an und er blessed sagt ihnen, be you of my father. Seid gesegnet von meinem Vater. Enter into the kingdom that was prepared for you from the foundations of the earth. Tretet ein in das Königreich, was euch bereitet wurde vor Grundlegung der Welt. For when I was hungry, denn als mich hungerte, you fed me. Da habt ihr mich genährt. When I was thirsty, als ich durstig war, you gave me something to drink. Da gab's mir etwas zu trinken. When I was naked, you clothed me. Als ich nackt war, bloß, hast du mich bekleidet. When I was in prison, you visited me. Als ich im Gefängnis war, du hast mich besucht. And on and on. Und so geht es weiter und weiter und weiter. And these people said, but Lord, when did we do that to you? Und diese Leute sagen, wann haben wir dir das getan? I never saw you hungry or thirsty. Wir haben dich nie gesehen, noch nicht hungrig oder durstig. I don't remember you being in prison. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass du im Gefängnis gewesen wärst. And he says, when you've done it to the least of these, my brethren. Er sagt aber, als ihr das dem geringsten von diesen getan habt, meinen Brüdern. You've done it unto me. Da habt ihr es mir getan. Now, what's interesting about the text, was sehr interessant ist an diesem Text, is when he separates the nations, in dem Moment, wo er da die Nationen trennt voneinander, he doesn't say, okay, all of those who believed in me go to the right and those who rejected me go to the left. Er hat dann nicht gesagt, alle, die an mich geglaubt haben, die gehen auf die Rechten und die mich abgelehnt haben, die auf die Linken. Though this is true. Obwohl das in diesem Sinne wahr ist. But he judges them according to their servitude. Aber er richtet sie gemäß ihrer Dienstbereitschaft. Because the servitude that he's looking for, denn diese Dienstbarkeit, nach der er schaut, is a direct reflection of focusing on him. Das ist ja eine direkte Reflexion, eine Widerspiegelung von dem, auf den wir uns ausrichten. And the two of them are so tied to each other, und diese beiden sind so eng miteinander verbunden, that it appears that the Lord, that he just says, those who served, es erscheint, als wenn der Herr sagt, ja, die, die gedient haben, move to the right. Geht zur Rechten. You are the sheep. Ihr seid die Schafe. Serving and believing in Christ are inseparable. Dienen und Glauben an Christus, es ist untrennbar miteinander verbunden. Something has to be seriously wrong with our faith to have faith in the servant of servants and yet to not serve. Etwas muss ernstlich verkehrt sein, wenn wir da denken, wir hätten da Glauben an den Diener der Diener, aber selbst nicht dienen. So keep seeking that which is above. Also fahrt fort darin und sucht und strebt nach dem, was droben ist. But what is that? Aber was ist das denn? Well, we know where it is. Wir wissen, wo es zu finden ist. It's where Christ is seated. Es ist dort, wo der Christus thront. It's at the right hand of the Father. Zu Rechten des Vaters. Is it Christ? Es ist der Christus. Well, it's the glory bestowed upon him. Na, es ist die Herrlichkeit, die auf ihn gelegt wurde. As a servant. Als der Diener. Seek that which is above. Such nach dem, was droben ist. Seek Christ. Such den Christus. In his glory. In seiner Herrlichkeit. And why he received this glory. Und warum hat er denn diese Herrlichkeit empfangen? And let this minister to us. Und lass uns das einen Dienst. That as we go through situations day after day. Wenn wir dann durch die Situation hindurchgehen, Tag für Tag. In school, at work. In der Schule. In an the der home, Arbeit. Zu Hause. In church. In der Gemeinde. That our life is hid with God. Dass unser Leben verborgen ist in Christus. And we can take a risk. Und so können wir da ein Risiko eingehen. We can take the low road. Wir können da den Weg der Erniedrigung gehen. We can say, Lord, you were a servant. Wir können sagen, Herr, du warst ein Diener. I'm praying to the servant of servants. Ich bete zu dir, zu dem Diener der Diener. Teach me to be one. Herr, lehre mich, einer zu sein. Because it's not in me naturally. Weil in mir ist es ja nicht selbst zu finden. Not to be a humble servant. Nicht, dass ich irgendwie demütig sein könnte. Let this come from you. Lass es von dir kommen, Herr. Please, Lord. Ich bitte dich. Show me to be a servant in my home. Zeig mir, wie ich ein Diener sein kann bei mir zu Hause. Remind me when I forget. Bitte erinnere mich dran, wenn ich es vergesse. Help me to serve those at school. Hilf mir, dass ich denen diene in der Schule. And you know what? You'll be persecuted for being a servant. Und wisst ihr was? Ihr werdet auch dafür verfolgt werden, dass ihr Diener seid. Not by the people you serve. Nicht von den Leuten, denen ihr dient. Necessarily. Nicht notwendigerweise. But the people who are envious. Aber die Leute, die da eifersüchtig sind. Of the life that you live. Die das Leben beneiden, was du da lebst. Because the glory of God always is bestowed upon servants. Weil ja die Herrlichkeit Gottes immer auf die Diener gelegt wird. And if we can just hide this in our heart. Und wenn wir das nur irgendwie in unserem Herzen verbergen könnten. That my life as a servant is hid with Christ in God. Dass mein Leben als Diener verborgen ist mit dem Christus in Gott selbst. Yes, and my life, even if I'm not a servant, is hid with Christ in God. Weil es gilt ja, dass selbst mein Leben, wenn ich kein Diener bin, in Gott verborgen ist. But how much more? Aber wie viel mehr ist die Erfahrung? I'm talking more in a practical, experiential way. Und wir sprechen da jetzt über die ganz praktische, erfahrungsmäßige Seite. That when the kids at school come against you. Dass wenn da die Mitschüler da irgendwie gegen dich treten. And they start to mock and despise. Und sie fangen da an zu spotten, dich zu verachten. Oh, look at her. Who does she think she is? Was denkt sie, wer sie ist? Oh, Miss Goody, Goody, Goody. Oh, die ganz tolle, schöne, oh, die Farbe, ja? I hate her. Ich hasse sie. And you feel it. Und du fühlst es. Gosh, all I wanted to do was serve. Ich wollte doch eigentlich ihnen nur dienen. Your life is hid with Christ in God. Dein Leben ist aber mit Christus im Gott verborgen. It's hidden. Es ist verborgen. Es steckt da drin. Seek that which is above. Such nach dem, was droben ist. And when we do this, und wenn wir dies tun, when we repeatedly and continually seek, und wenn wir das wiederholt und immer wieder und fortwährend tun, the glory that was bestowed on a servant, die Herrlichkeit, die auf einen Diener gelegt wurde, on Christ, auf Christus, our lives will be effective. Dann wird unser Leben effektiv sein. Then we will be heavenly minded. Dann werden wir himmlisch gesinnt sein. And earthly profitable. Und auch irdisch sehr nütze. Who are the people who went when I was in Korea? Als ich in Korea war, I spoke at this one church. Da sprach ich in einer Gemeinde. And the pastor was over 60, about 65 years old. Der Pastor war etwas über 60, vielleicht 65 Jahre alt. And he gave me an envelope. Und er gab mir einen Brief. And it had a nice gift in it financially. Und da war eine Gabe drin, also eine wirklich bemerkenswerte Gabe. I said, "What is this for?" Und ich dachte nur, was machst du da? Later, wofür? I bought my computer with it. Später habe ich mir einen Computer dafür gekauft. And he said to me, "Let me say something to you, young man." Und er sagte mir nur, junger Mann, lass mich dir etwas sagen. He said, 100 years ago, vor 100 Jahren, American missionaries came to this country. Da kamen amerikanische Missionare in unser Land. And they were dying. Und sie starben, they eine were, nach dem anderen. They were being killed. Sie wurden einfach umgebracht. And they gave their lives. Aber sie gaben ihr Leben. So that we might have Christ. Auf dass wir den Christus haben würden. He says, 50 years ago, American soldiers came. Vor 50 Jahren kamen amerikanische Soldaten. And delivered us from communism. Und sie haben uns befreit vom Kommunismus. He said, this is an honor. I'm giving you to honor them who gave their lives. Und das ist zur Ehre. Ich gebe es dir, um ihre Leben, die sie hingelegt haben, zu ehren. Now I'm thinking of the missionaries. My dad was one of those soldiers. Und ich denke an die Missionare. Mein Vater war auch einer der Soldaten. Who went to a prison camp. Also mein Vater ist in ein Gefangenenlager dann gegangen. But think of the missionaries. Wir denken an die Missionare. Who are living in comfort. Die da vielleicht in Komfort leben. Back in the West. Irgendwo im Westen. Who made a decision. Die da in Komfort gelebt haben und doch dann die Entscheidung trafen. I'm going to move to this Buddhist country. Und ich werde dahin gehen, in dieses Land, wo der Buddhismus herrscht. And I'm going to give my life for Christ. Und ich werde da mein Leben hingeben für den Christus. And you know how they did it? Und wisst ihr, wie sie es taten? They started schools. Sie haben einfach angefangen, Schulen zu gründen. They started teaching the children. Haben angefangen, die Kinder zu lehren. And Christianity started spreading. Und so hat sich das Christentum verbreitet. And then suddenly it was persecuted. Und plötzlich wurde es verfolgt. Because if we're focused on the servant of servants, denn wenn wir uns auf den Diener der Diener fokussieren, it has to affect us to want to serve this our community. Dann muss es praktisch wirklich diesen Eindruck bei uns hinterlassen, dass wir unserer Umgebung, der umgebenden Gemeinschaft einfach dienen wollen. So we'll close with this. Und so werden wir abschließen jetzt mit Folgendem. If we continually seek the glory that is above, wenn wir da beständig die Herrlichkeit suchen, die da droben ist, we will continually live as a servant below. Dann werden wir auch fortwährend als Diener hier unten leben. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you this morning. Ich danke dir heute früh, for sending Jesus, dass du Jesus gesandt hast. And Lord Jesus, thank you for coming. Herr Jesus, danke für dein Kommen. To serve us. Dass du gekommen bist, um uns zu dienen. To suffer, um auch zu leiden. To be rejected and despised, abgelehnt zu werden und verachtet. To go to the cross and die. Danke, dass du gekommen bist ans Kreuz, zu sterben. Thank you for serving us. Danke, dass du uns gedient hast. And thank you that you are seated in glory this morning. Danke, dass du sitzt in der Herrlichkeit heute früh. And we seek you. Und wir suchen dich, the servant of servants. Den Diener der Diener. Oh Lord, we want to be servants. O Herr, wir wollen Diener sein. Filled with hearts of love. Gefüllt mit Herzen der Liebe. That comes from you. Mit einer Liebe, die von dir kommt. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute früh jemand hier. You've never received Christ. Und sie haben Christus noch nie empfangen. Pray with me. Beten Sie mit uns. Say, Lord God. Sagen Sie, Herr Gott. Forgive me. Vergib mir. Forgive my past sin. Vergib mir die Sünden meiner Vergangenheit. Give me a place with your people. Gib mir diesen Platz unter deinem Volk. I want to spend eternity with you. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Wash me in the blood of Jesus. Wasche mich rein im Blut Jesu Christi. I pray. Darum bitte ich dich. And Lord, I pray for our church this morning. Und Herr, wir beten für unsere Gemeinde heute früh. I'm so blessed by so many servants. Ich bin so gesegnet von so vielen Dienern. Thank you for your glory. Danke für deine Herrlichkeit. That is in our midst. Deine Herrlichkeit, die sich unter uns befindet. And help us to seek you all the more. Aber hilf uns, dass wir dich umso mehr suchen. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Amen.